meisten Menschen waren arm und vegetierten vor sich hin. Das Kapital war in den Händen von wenigen. Nun war es endlich soweit. Sie krochen aus ihren Palästen und es begann die Nacht der reitenden Reichen.